Deutschlandfunk. Das Feature. Selig dir, die mein heiliger Anschein heil scheint. Selig. So viele Träume. Selig dir, dem die heiligen Scheine all seiner scheinheiligen Anscheinend heiligen. Abermals selig. Das Sendungsbedürfnis des Felix Rexhausen. Selig er, der hin sein darf gelacht werden. Ein Feature von Thomas Pfaff. Er galt als Satiriker. Dass sie so viel sowas Satirisches machen, sagte einmal die 70-jährige Morgenhilfe zu ihm, verstehe ich gar nicht. Sie sind doch an sich so ein durch und durch freundlicher und warmherziger Mensch. 1970 schreibt Felix Rexhausen seinen eigenen Nachruf. Da ist er 37, erfolgreicher Buch- und Hörfunkautor und textet für Schubert und Black. Herr, Herr, Herr, Herr, du magst sein oder nicht. Du bist doch der Herr, Herr, Herr. Und wirst nicht zuschließen deine Ohren dem Schreien eines Sonderlings. Rexhausen war ein verzweifelter Weltverbesserer. Schon immer saß einer inoperablen Geschwulst gleich in Rexhausen ein Traum davon, wie das Leben in der Welt wohl sein müsste. Träume sind ja etwas, was auf der einen Seite eine Art von Wunsch und von Weite schafft und auf der anderen Seite gleichzeitig die Begrenztheit der sogenannten Realität zeigt. Christoph Riemer, ein Freund aus Hamburg, 17 Jahre jünger. In seinem Nachruf hat er eben verschiedenste Aspekte sehr selbstkritisch wahrgenommen und ich finde, so viel Selbstreflexion muss man erstmal haben. Solche Traurigkeit umspielte oder überspielte Rexhausen mit den ausschweifenden Späßen seiner skurrilen Fantasie und sensiblen Sprachbeherrschung. Das Einzige, was du kannst, ist Deutsch, erklärte ihm einmal ein Freund. Wir waren eine recht große Familie mit 5 Kindern, 4 Schwestern, ein Bruder, was nicht immer ganz einfach war. Bettina Heinrichs, die jüngste Schwester. Mein Vater war ziemlich streng, die Einordnung der Familie, großbürgerlich, anspruchsvoll, kulturell interessiert. Auf jeden Fall meine Mutter, die dann auch viel mit meinem Bruder ins Theater und Konzerte gegangen ist. Mein Vater war da eher als Westfale etwas phlegmatisch. Seine Familie war seit Generationen gehobenes Bürgertum, mit dem ruhigen Bewusstsein gehobener Bürgerlichkeit. Er selber sagte von sich: Was mich am stärksten geformt hat, das ist die Familie. Wir katzbuckeln nicht, wir lügen nicht und wir denken selbst. Felix Julius Rexhausen, Jahrgang 1932, wächst, trotz Nazizeit und Krieg, behütet auf. Erst in Köln, später in Leipzig, Hamburg, Stuttgart. Mit dem Vater, leitender Angestellter bei Klöckner Humboldt Deutz, zieht die Familie häufig um. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften winkt dem jungen Akademiker, zurück in Köln, eine Karriere als Ökonom. Schon die Doktorarbeit wird ins Japanische übersetzt. Doch er entscheidet sich dagegen und geht 1960 als Hörfunkjournalist zum WDR. Da lernt er Menschen kennen, die sich politisch engagieren. Ein Kollege, der junge Gerd Ruge. Wir hatten in Köln einen kleinen Freundeskreis, trafen uns gelegentlich zu Diskussionen. Da war er auch dabei, Wolfgang Leonhardt, Carola Stern, eine ganze Reihe von eher linksunabhängigen Journalisten, würde ich sagen. Da kam ein Engländer zu Besuch und erklärte uns, was Amnesty International sei. Und wir haben dann angefangen, Amnesty International zu gründen. Felix Rexhausen war unser Finanzexperte. Auch im Radio ist Rexhausen eigentlich zuständig für Wirtschaftsberichte, schreibt aber auch kleine Satiren, die er selbst spricht. Meine Damen und Herren, wenn ich die Zeitung aufschlage und ich muss mich ärgern, dann ist es eine Sache aus, um oder in Bayern. Ich bin sicher, verehrte Hörer, dass viele von Ihnen so denken wie ich und sich fragen, haben wir das eigentlich nötig? Warum rechnen wir die Bayern überhaupt zu unserer Nation? Am 19. September 1963 läuft in der WDR-Hörfunkreihe Auf ein Wort ein Rexhausen-Beitrag von 4,5 Minuten Länge. Eine Reaktion auf mehrere kleine und größere Skandale der vorangegangenen Wochen. Alle in Bayern. Etwa der Freispruch zweier prügelnder Gefängniswärter in München oder eine Telefonabhöraffäre in Augsburg. Was nicht zusammenpasst, passt nicht zusammen. Und so auch sollten wir uns von Bayern und den Bayern trennen. Man braucht nicht mehr das bedrückende Bewusstsein zu haben, dass dieses Land in Deutschland liegt und nicht die Angst, dass sich die dortigen exotischen Zustände und Gepflogenheiten klammheimlich in Deutschland ausbreiten. Na, das war wirklich witzig und traf auch einen Kern, einen Ärger, der uns alle beschäftigte, speziell auch in der ARD und von Bayern her, am ständig Angriffe. Und das fanden wir jetzt ganz nett, dass da mal gegengehalten wurde. Und doch gibt es ein einziges Argument, das mich hindert, diese Forderung mit der richtigen Energie zu vertreten. In der täglich neuen Bewältigung der Tatsache Bayern läge die Chance zur Reifung. Bayern als die den Deutschen auferlegte Prüfung, die immer neu zu bestehen ist. Andere Völker müssen mit einem Vesuv leben oder mit regelmäßig eintreffenden Lawinen oder mit Heuschrecken schwärmen und sie können dem nicht entgehen. Wir könnten den Bayern entgehen. Wie viel höher also der moralische Gewinn, wenn wir freiwillig uns dieser Aufgabe stellen, mit ihnen zu leben. Mit Bayern leben. Eine Presseagentur druckt Rexhausens Text nach und verbreitet ihn so bundesweit. Am nächsten Tag rollt die Empörungslawine. Beim Sender treffen kistenweise Briefe ein. Es ist der größte Satire-Skandal in der Geschichte der ARD. Bis dahin. Die freche Beschimpfung unseres Bayernlandes durch den degenerierten Saupreußen Rexhausen ist eine Warnung für alle unsere Landsleute. Los von dem dreckigen Preußenpack! Nur mit Arroganz ausgestattet, haben sie eine zweite geistige Mauer in Deutschland errichtet. Wegen diesem Verbrechen gegen das bayerische und deutsche Volk fordere ich sie zum Pistolenduell. Lieber Rexi, solltest du nach Bayern kommen, wirst du in Scheiße getaucht. Im Namen des Freistaates Bayern erhebe ich den schärfsten Protest gegen die in ihrem Inhalt nicht zu qualifizierende Glosse über Bayern. Ich bin der Erwartung, dass der Westdeutsche Rundfunk die geeigneten Schritte zur Wiederherstellung der Ehre Bayerns unternimmt. Mit vorzüglicher Hochachtung, Alfons Goppel, bayerischer Ministerpräsident. Das lag sicher nicht zuletzt an der besonderen Empfindlichkeit von Franz Josef Strauß, der sich sowieso ständig angegriffen fühlte. Der hat dann die anderen Leute in der bayerischen CSU aufgewiegelt. Goppel war sicher auch der Ansicht, aber er hätte das wahrscheinlich ohne Strauß nicht gemacht. Auch Bundeskanzler Adenauer, ebenfalls nicht gut auf die ARD zu sprechen, äußert sein tiefes Bedauern und versichert den Freistaat Bayern öffentlich seiner Solidarität. WDR-Intendant Klaus von Bismarck gerät politisch unter Druck. Klaus von Bismarck war ein Liberaler, ein vernünftiger Mann und hatte versucht, das erstmal einigermaßen zurechtzubiegen. Erstmal gesagt, das ist eine Glosse, regen sich nicht so auf, funktioniert aber mit dem Goppel nicht oder mit Strauß nicht. Ihm ging es halt darum, eine große Krise für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu vermeiden. Es hätte sich so weit zuspitzen können, dass der Bayerische Rundfunk überhaupt aus der ARD austritt. Diese Drohung hat es ja mehrfach gegeben. Lieber Herr von Bismarck, ich habe am Montagabend ein längeres Gespräch mit Herrn Dr. Rexhausen gehabt und ihm mitgeteilt, dass es für uns nicht mehr zumutbar ist, dass er mit seinem Namen in unserem Programm in Erscheinung tritt. Dr. Rexhausen hat das eingesehen. Gruß, Ihr Fritz Brühl, Hörfunkdirektor. Dass er nicht mehr unter seinem Namen schreiben durfte beim WDR, hat ihn sicher verletzt, aber er hat das auch als Impuls für seine weitere Entfaltung seiner satirischen Möglichkeiten genommen. Meint Freund Christoph Riemer. Ich glaube, er ist erst richtiger Satiriker dadurch geworden. Es war ja für ihn auch ein großer Erfolg. Er war mit einmal plötzlich berühmt. Gerade hat ihn dann die CSU erst verschafft. Er hatte mit Bayern Leben bereits sich vorgewagt. Also er war eigentlich geübt, mutig zu sein, vorzupreschen und auch bereit, die Konsequenzen zu tragen. Denn Felix Rexhausen hat auch ein persönliches Thema. Schutzpatron des gesunden Volksempfindens, heiliger Hoffnung, bitte für uns. Dass wir im Volkskörper niemals Elemente dulden, da dass wir Art Fremdkörpern so tun, wie sie es verdienen. Dass wir Tunteln und Linke mit Esser gerne ausdrücken. Heilige Hornung, bitte für uns. Ich glaube, ihn hat das sehr getroffen, gerade auch diese Enge und Spießigkeit der Adenauerzeit, dass er eben nicht so sein konnte, wie er wollte. Homosexualität war kriminalisiert. Es war etwas, wo man einfach sehr schnell entweder erpresst oder öffentlich denunziert wurde. Das kann man sich heute eben auch gar nicht mehr vorstellen, dass die Suche nach männlicher Sexualität, also zwischen Männern, gleichzeitig kriminell war. Das prägt natürlich, ich glaube, auch ihn sehr. In der Bundesrepublik verbietet der Paragraph 175 Strafgesetzbuch die gleichgeschlechtliche Unzucht zwischen Männern. Er gilt weiter in der von den Nationalsozialisten 1935 verschärften Form, die aus dem Vergehen ein Verbrechen gemacht und mindestens 10.000 Männer ins KZ gebracht hatte. Für Menschen, die die Nazizeit erlebt und überlebt hatten, ging es eigentlich weiter wie bisher. Das heißt nicht, dass in der Bundesrepublik genau dieselben harten Strafen verhängt worden wären, aber die Verfolgung als solche gab es. Gottfried Lorenz, Jahrgang 1940, hat als Historiker die Geschichte der Schwulen in Hamburg erforscht und bietet dazu heute Stadtführungen an, etwa zu früheren Treffpunkten in Parks, Bars oder Cafés. Menschen wurden ja auch zum Teil festgenommen. Dann kamen sie in die Karteien, dann wurde Anzeige erhoben. Die Polizei war da sehr gründlich. Es gab die Benachrichtigung der Arbeitgeber, der Familie und so weiter mit zum Teil verheerenden Folgen. 50.000 Verurteilungen nach Paragraph 175 zwischen 1950 und 1969 sind erfasst. Ja, 50.000 Urteile, aber es sind Millionen Ermittlungen und Verfolgungssachverhalte gewesen. Schon die Erfahrung der Ermittlungen haben die Menschen natürlich beeinträchtigt. Die 50.000 Urteile sind die Spitze des Eisbergs der Verfolgung. Der Gedanke, die Strafvorschrift des Paragraph 175 Strafgesetzbuch zu beseitigen, hat in steigendem Umfang Anhänger gefunden. Zu bedenken ist aber, dass an Verfehlungen überwiegend Personen beteiligt sind, die nicht aus angeborener Neigung handeln, sondern durch Verführung, Gewöhnung oder geschlechtliche Übersättigung dem Laster verfallen sind. 1962 steht eine große Strafrechtsreform an. Die meisten Nachbarländer der Bundesrepublik haben Homosexualität entkriminalisiert. In der offiziellen Drucksache 4-650 begründet die Bundesregierung, warum das für sie nicht in Frage kommt. Die von interessierten Kreisen in den letzten Jahrzehnten wiederholt aufgestellte Behauptung, dass es sich bei dem gleichgeschlechtlichen Verkehr um einen natürlichen und deshalb nicht anstößigen Trieb handle, kann nur als Zweckbehauptung zurückgewiesen werden. Dass dies nicht zutreffen kann, lehrt schon die geschichtliche Erfahrung. Wo die gleichgeschlechtliche Unzucht um sich gegriffen und großen Umfang angenommen hat, war die Entartung des Volkes und der Verfall seiner sittlichen Kräfte die Folge. Gezeichnet Ludwig Erhard, Stellvertreter des Bundeskanzlers. Wir stehen hier an dem Café Flowers, heißt es heute. Das war früher eine der Innenstadtklappen in der Nähe des Dammtorbahnhofs beim Eingang zu Plan und Blom. Eine Klappe ist eine öffentliche Bedürfnisanstalt und dies war ein Anbahnungsort, manchmal auch ein Sexort, je nachdem. Man muss sich vorstellen, dass das ja alles im Geheimen irgendwie abzulaufen hatte. Mir scheint das Wichtigste zu sein, dass es ein Leben im Zeichen von Scham gewesen ist und vollständig ohne Geschichte. Dirk Link, Literaturwissenschaftler, Berlin. Kein Homosexueller erfährt im familiären Umfeld, dass es andere Homosexuelle gibt, dass es gut ist oder auch nur okay ist, homosexuell zu sein. Und eben dies macht das Besondere von Homosexuellen aus, dass sie letztlich wie Kuckuckseier in einer Umwelt aufwachsen, in die sie nicht hineingehören und die ihnen vermittelt, dass sie ein Leben in Scham zu verbringen haben. Dass er da so gegen angegangen ist, auch mit großem Witz und geistreich, versucht hat, diese Art von Muff und Miefigkeit durchzulüften. Das, finde ich, ist ein großer Verdienst. Herr, wenn die Deutschen so sind, wie sie sind, du magst sein oder nicht, mach sie anders. Dokument 8 aus den Aufzeichnungen Roloff, erster Auszug. Es war an diesem Abend sehr voll im Monokel. Ich saß mit 6 oder 7 anderen am Tisch um den Fabrikanten Glauck und Thomas Jansen. Der Zeitungsverkäufer trat herein. Ich glaube, es war der Abend. Die Schlagzeile hieß ungefähr: Bundespräsident will keine 175er. Dann lasen sich alle den Text vor. Es war die Hamburger Rede des Bundespräsidenten. Ich war wie gelähmt. Allerdings waren auch Stimmen der Empörung zu vernehmen, auch an unserem Tisch. Hier war es Hans Glauck selbst. Das Stilmittel Rexhausens ist eigentlich in allen seinen Büchern das Zitieren. Lavendelschwert erzählt keine Geschichte, sondern fingiert eine Dokumentensammlung zu sein. Und der Leser kann aus diesen fingierten Dokumenten eine homosexuelle Revolution rekonstruieren, die gescheitert ist. Auslöser des Aufstands im Buch: eine homophobe Rede des Bundespräsidenten vor der deutschen Turnjugend. In ihrer Wortwahl erinnert sie deutlich an den realen Regierungstext zum Strafgesetzbuch von 1962. Hans Glauck hob seinen Kopf mit dem energischen Kinn und dem gelichteten Haar und sagte so etwas wie: Ich mache das nicht mehr mit. Er steigerte sich immer mehr in Erregung und rief aus: Vor 2 Jahren habe ich zum Jubiläum das Bundesverdienstkreuz erhalten. Und jetzt bezeichnet mich dieselbe Instanz als Krebsschaden? Und warum? Nur weil meine Neigungen nicht auf Frauen gerichtet sind. Schließlich fragte ihn einer, was denn das bedeuten sollte, nicht mehr mitmachen. Willst du etwa den ganzen Staat umkrempeln? Da antwortete er mit einer Stimme wie aus einer anderen Welt: Vielleicht? Der Titel schon allein ist ja ein schwuler Titel. Das Lavendelschwert wird zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, in dem die Diskussion über die Abschaffung des Paragraphen 175 Fahrt aufnahm. Es ist ein Kuriosum, dass Schwule revoltieren. Insofern zeigt der Roman schon etwas ganz Neues. Homosexuelle gibt es überall, auch in leitenden Positionen bei Bundeswehr, Polizei und Verwaltung. Im Buch organisieren sie sich gemeinsam für einen Putsch und nutzen dabei geschickt die deutsche Obrigkeitshörigkeit. Sie geben vor, einen geheimen, von ganz oben abgesegneten Notstandsplan umzusetzen, weil das Land bedroht sei. Dokument 86 aus den Aufzeichnungen Roloff, 10. Auszug. Eigentlich habe ich keine besonderen Führungsqualitäten, sonst hätte ich es im Leben auch weitergebracht. Aber durch meine Tätigkeit im Bonner Fernsprechamt fiel mir die Rolle zu, sozusagen den praktischen Teil unserer Revolution zu eröffnen. Vor dem Amt stand ein Trupp Soldaten. Ich erschien da also mit meinen 45 Mann und tat etwas, auf das ich nie vorher gekommen wäre. Ich sah die Soldaten ganz entschlossen an und sagte: Guten Morgen, Lavendelschwert. Die Soldaten nickten, als wüssten sie Bescheid, und wir gingen zwischen ihnen hindurch. Der Pförtner kannte mich natürlich und sprang auf. Herr Schmitz, sagte ich, es kommt eine neue Ordnung. Revolution. In Lavendelschwert schreibt er satirisch über die Homosexuellen. Joachim Bartholomä, Verleger und Freund von Felix Rexhausen in den 80er Jahren. Da war der Sinn dieser Brechung, das eigene Selbstmitleid zu überwinden und zu einer anderen Leichtigkeit im Umgang mit sich selbst zu kommen. Das Mittel des Augenzwinkern und ironischen Schreibens, das war eben nicht nur eine formale Verzierung, sondern das gehört zum Kern der Botschaft, die er da vermittelte. Er hat mir dann später mal sein Lavendelschwert geschickt. Das war offen homosexuell. Das war sicherlich nicht ohne Risiko, das damals zu veröffentlichen, und konnte Schwierigkeiten bringen. Mir hat es gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und war ganz froh, dass er nun für sich einen Weg gefunden hatte, darüber zu sprechen. Das hatte ihm halt vorher doch bis zum gewissen Grad gefehlt. War ja kein Zufall, dass wir eben nicht über Homosexualität gesprochen haben. Keine Kritik, was das will, aber eben auch keine Auseinandersetzung damit. So sind nun auch die nicht-schwulen Freunde wie Gerd Ruge inoffiziell informiert. Öffentlich allerdings bekennt sich Felix Rexhausen 1966 noch nicht zu seiner Homosexualität. Dafür scheint ihm die Zeit noch nicht reif. Das Buch Lavendelschwert bekommt viel Presseresonanz und verkauft sich gut. Zum Bestseller wird es jedoch nicht. Das war nicht der Erfolg, den er sich versprochen hat. Es war seiner Zeit voraus. Das Bewusstsein, das dann mit Rosa von Braunheim und anderen Anfang der 70er Jahre entstand, war eben erst später. Mitte der 60er Jahre kann sich Felix Rexhausen dennoch nicht über mangelnden Erfolg beklagen. 1966 zieht er von Köln nach Hamburg. Sein Talent als Autor und Satiriker ist inzwischen auch Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein aufgefallen. Der verpflichtet ihn als festangestellte Edelfeder. Ich weiß von ihm, dass er vom Spiegel das Angebot der freien Kolumne bekam. Also das heißt, er konnte schreiben, wann er wollte und worüber er wollte. Und damit war er dann eine Zeit lang wirklich berühmt. Wie verschiedenartig sind sie. Dennoch sind sie ein Herz und eine Seele. Plisch ist leicht, Plum ist schwer. Plisch ist eine eher überzüchtete Rasse, Plum eine eher urige Rasse. Der eine hat mehr Theorien, der andere mehr Kräfte. Der Bürger ist glücklich. So lieb, so herzlich, so brüderlich zueinander. Hier spricht Rexhausen in seiner Kolumne nicht über die ungezogenen jungen Hunde von Wilhelm Busch, sondern über Wirtschaftsminister Karl Schiller, SPD, und Finanzminister Franz Josef Strauß, CSU. Bei der Bildung der ersten großen Koalition 1966 befürchteten viele eine heftige Konfrontation der so unterschiedlichen Temperamente. Doch dann arbeiten sie wirtschaftspolitisch bestens zusammen. Mit der Kolumne wird Plisch und Plum zum geflügelten Wort. Beim Spiegel ist allerdings nach etwa 2 Jahren schon wieder Schluss. Augstein hat offenbar das Interesse an Rexhausen verloren. So wechselt der als freier Autor zum NDR und bleibt als Hörfunksatiriker gut im Geschäft. Wichtiger aber sind ihm seine Bücher und die Auseinandersetzung mit dem Schwulsein. 1969 veröffentlicht er unter dem Pseudonym Stefan David den Band Berührungen. Es gibt Nester, in denen schlechtweg nichts los ist. Solch ein Nest ist Bebrück. Ich kenne seit dem ersten Mal die 3 größeren Klappen in der Stadt. Es kann nur ein Zufall sein, wenn man da einen erträglichen Menschen auftut. Das gelang mir das 3. Mal. Er war Deutschlehrer am feinsten Bebrücker Gymnasium, wie sich herausstellte. Ganz hübsch und in seinen Reden gescheit. Wir tranken was, sprachen gebildet, dann zeigte er mir sein Gymnastikzimmer. Bis zur letzten Ecke mit Gymnastikmatten ausgelegt. Ein sehr gemütliches Fickzimmer. Zumal, wenn das Licht ausgeschaltet war, was mein Gastgeber bald besorgte. Während Lavendelschwert noch eine Parodie war, war eben das Besondere an den Berührungen, dass er hier tatsächlich das Alltagsleben beschrieb, so wie es war. So etwas hatte es nach 1945 in Deutschland noch nicht gegeben. Joachim Bartholomä, der Verleger. Es beruht jeweils auf realen Erfahrungen, nur auch da hat er die Situation natürlich häufig ins Typische weiterentwickelt, aber die Grundlage war ganz sicherlich autobiografisch. Sie müssen sich vorstellen, dass ich damals ungefähr 19 war und auch völlig verstört war. Erstens mal hatte ich überhaupt keine Vorstellung davon, was Homosexualität ist und dass es das gibt und dass es in einer Subkultur überhaupt gelebt wurde. Martin Gutermuth, heute Psychotherapeut in Hamburg, entdeckt Berührungen 1969 in einer Buchhandlung, sucht daraufhin Kontakt zum Autor und bleibt ein lebenslanger Freund. Vor allem hat mich, man kann sagen, berührt, die schonungslose Art und Weise und Offenheit, mit der er seine Erlebnisse beschrieben hat. Ich fühlte mich in irgendeiner Weise auch gemeint. Das war, glaube ich, das Entscheidende, auch dass mir das Mut gemacht hat und mir einen Weg gezeigt hat, wie man leben kann, wenn man so ist. Martin Gutermuth steht für viele, vor allem junge Leser von damals. Berührungen erscheint im Verlag Olympia Press, der damals Kasse mit der neuen Sexwelle macht. Rexhausen will aber mehr als mit sogenannter Erregungsliteratur gut zu verdienen. Es sind Erzählungen, die Mut machten, weil sie eben nicht nur vom Elend sprachen, von der Scham und von den miesen Verhältnissen, sondern das war was wirklich Neues. Sie sprachen davon, dass es auf der Welt Spaß und Glück und Lust für Homosexuelle gibt. Aus der Perspektive der 60er Jahre ist es sicherlich ein pornografisches Buch, weil die Sexualpraktiken von Schwulen benannt werden, aber es wird unterbrochen über Reflexionen, über Erläuterungen. Hätte der Homosexuelle nur darunter zu leiden, dass er anders geraten ist als die Mehrheit der Leute um ihn herum, dann sollte er wohl bald darüber hinwegkommen. Aber er hat zu leiden darunter, dass die Gesellschaft ihrerseits Anstoß an seine Andersartigkeit nimmt. Was er vielleicht erreichen kann, das ist, dass ihm selbst seine Nicht-Normalität gleichgültig wird. Was er nie erreichen kann, das ist, dass sie der Gesellschaft, in deren Normen er nicht passt, gleichgültig wäre. Zumal das alles vor dem Hintergrund einer Geschichte geschieht, die damals noch sehr lebendig ist. Einmal spazierte ich in Ellberg spät am Abend durch den größeren Park, als ein Polizeiwagen den Weg herunterfuhr. Einer der Herren wollte meinen Ausweis sehen. Was ich so spät draußen mache, etc. Sie können froh sein, teilte er mir schließlich mit, dass wir nicht mehr richtig durchgreifen. Unter Hitler hätte sowas nicht gegeben wie das hier. So froh konnte ich sein. Ich wusste damals noch nicht, wie froh ich wirklich sein konnte. Das Schicksal der Homosexuellen in Adolfs Drittem Reich wird seit 25 Jahren in der Öffentlichkeit ziemlich sorgfältig verschwiegen. Und zwar nicht aus schlechtem Gewissen, sondern aus Mangel an schlechtem Gewissen. Auch Berührungen wird kein Bestseller, ist aber wichtig für viele junge Homosexuelle, die sich in der 68er-Zeit ihrer Situation bewusst werden. Dort, wo die Figur dieses Bandes sich so etwas wie eine schwule Identität erarbeitet hat, fällt es ihm dann auch leichter, mit vielen Partnern Sex zu haben. Und das wird dann in der Schwulenbewegung tatsächlich ein Moment der politischen Artikulation werden. Als Gegenmodell eben zur Kleinfamilie der Heterosexuellen wollen wir das als Errungenschaft feiern, dass wir diese Möglichkeit haben, mit vielen verschiedenen Partnern Sex zu haben. Wir sind in Harvestehude im Innocentia-Park, ein Innenstadtpark in einer sehr vornehmen Gegend. Auch ein Teil der schwulen Szene, in denen man sich treffen konnte. Denn es wird berichtet, dass Felix Rexhausen gerne hierher ging. Historiker Gottfried Lorenz. Es war hochgefährlich, denn es gab Gruppen junger Männer, die ganz bewusst auf schwulen Ticken eingestellt waren, Schwule zu überfallen, sie auszurauben. Es gab genau das Wissen, ein Schwuler geht nicht zur Polizei, den kann ich überfallen, der wird sich hüten, irgendetwas zu sagen. Raub, Lust an der Schlägerei, Homophobie auch, da kam alles zusammen. Also ich kann mich erinnern, dass er uns besuchte mit dem blauen Auge, was er hatte. Da war er vom Bismarck-Denkmal zusammengeschlagen worden. Er kriegte auch des Öfteren solche Pfeilchen. Leider, da war er etwas anfällig, weil er da diese Orte, die Parks, dann aufsuchte. Susan Mewes, eine Freundin aus alten Kölner Zeiten, die später bei Hamburg lebt und mit der Felix Rexhausen über die Jahrzehnte stets in Kontakt bleibt. Da habe ich mich natürlich um ihn gesorgt, aber er tat, was er wollte und das war auch sein gutes Recht. Es war natürlich erschreckend, ihn mit einem blauen Auge zu sehen oder etwas zerdeppertem Gesicht. Das war nicht schön, aber wenn er das musste, dann musste er das. Felix Rexhausen war ein ziemlich seltsamer Mensch. Er selber sagte von sich, aus allen Knopflöchern guckt mir die Bürgerlichkeit, wenn ich die Hose auch noch so weit aufreiße. Er suchte fortwährend nach neuem Sex. Er hielt stets nach einer märchenhaften Liebe Ausschau. Er fand immer sein glücklichstes Vergnügen im Schreiben. Zu der Zeit war es so schwierig, sich zu entscheiden, ein schwules Leben zu führen, dass diese Entscheidung überwiegend von Männern getroffen wurde, die auch tatsächlich sexuell ein stärkeres Bedürfnis hatten. Bumsen ist ja nie so schön, wie man sich's beim Onanieren vorstellt. Aber man lernt mehr Leute dabei kennen. Die große Liebe hat er dabei offenbar nicht getroffen. Eine längere feste Beziehung geht er nie ein. Das war einfach ein Luftschloss, eine schöne Vorstellung, der er gerne nachgehangen hat, wie eben bei vielen in der Zeit. Das Entscheidende ist, man konnte nicht wirklich glauben, dass es überhaupt ging. Es wurde auch deswegen gar nicht erst versucht. Dass er eigentlich keine festen Beziehungen hatte, lag mit Sicherheit auch daran, dass die Gesellschaft das ja auch gar nicht akzeptiert hat. Schwester Bettina Heinrichs, die heute in Kerpen lebt. Ich weiß nicht, wie meine Eltern reagiert hätten, wenn er mit einem Partner gekommen wäre, hätte gesagt, hör mal, das ist jetzt mein Lebensgefährte. Über also Dinge wurde natürlich nie gesprochen. Wie das nun alles war und dass er schwul war, ich vermute mal, sie haben es geahnt. Ob mein Vater mit meiner Mutter drüber geredet hat, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er mit meinem Bruder jemals darüber geredet hat. Am Abend in einem Park, in der Infektion, von den Noten seinen Schwanz in Stellung zu rücken. Das ist gerade noch erlaubt in dieser Schaukelwelt. Rocktheater Brühwarm. Eine Gruppe mit Wurzeln in der Hamburger Schwulenbewegung. Text Conny Liebmann, Musik Rio Reiser. Sie haben sein Gefühl geklaut. Und das heißt Liebe, Liebe, Liebe. Sie haben sein Gefühl geklaut. Und das heißt Liebe. Denn unsere Liebe ist in ihrer Welt verboten. Im September 1969, kurz vor dem Ende der ersten großen Koalition, wird die Homosexualität unter erwachsenen Männern schließlich doch entkriminalisiert. Der Paragraph 175 wesentlich entschärft. Das gesellschaftliche Klima ist nun ein anderes als Anfang oder Mitte der 60er Jahre. Felix Rexhausen ist 36 Jahre alt. Das war sicher ein großer Erfolg. Das war ihm sehr wichtig und hat ihn sehr gefreut, aber er war durch die Zeit davor schon sehr bestimmt in einer sozialen, schwierigen Rolle immer zu sein. Er war nicht, wie ich fand, sehr beziehungsfähig, sondern eher eigentlich monologisch. Christoph Riemer, einer der engsten Freunde. Es dauert nach der Liberalisierung einige Jahre, bis so etwas wie eine Schwulenbewegung entsteht, wie Rexhausen im Lavendelschwert satirisch vorausgesagt hatte. Eigene Zeitungen erscheinen hingegen sehr schnell und er gehört zu den ersten, die sich öffentlich äußern. Jetzt unter eigenem Namen. So in Himmelapplaus, Januar 1971. Seid nicht verschreckt, verwirkt, niedergedrückt, sondern seid aufrecht und gerade, die, die ihr seid. Nämlich so und so und so und außerdem schwul. Seid stolze Schwule. Wir befinden uns im Café Gnosa in der langen Reihe, ein schwules Café, das damals die erste Außenbedienung in einem schwulen Restaurant hatte. Er war insofern ein Pionier, als er den Begriff schwul hoffähig gemacht hat. Er ist derjenige, aufgrund dessen die Schwulenbewegung sich Schwulenbewegung und nicht etwa homosexuellen oder homophilen Bewegung nannte. Und dieser ehemalige Schimpfbegriff heute als Selbstbeschreibung genommen wird. Rexhausen war einer der ersten Autoren, die das Schwulsein als positiv dargestellt haben und es verbanden mit Möglichkeiten des Glücks und des Spaßes und des guten Lebens. Dirk Link, Literaturwissenschaftler. Die Umwertung von Schimpfwörtern, von abwertenden Begriffen, hat sicherlich eines der Vorbilder in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, die das Wort Black oder Negro gewendet hat. Für die Schwulenbewegung war diese Tradition wichtig, also dass man Schimpfwörter umdrehen kann und ihnen etwas Positives abgewinnen kann. Also wenn man von einem anständigen Menschen redete, dann sagte man schwul und wenn es ein bürgerliches Arschloch war, dann sagte man homosexuell. Darauf hat er geachtet. Das andere ist natürlich, dass er auch ziemlich ironisch über die Schwulen sich auslässt. Die Schwulen stellen einen Querschnitt durch die Bevölkerung dar und sind genauso unerfreulich wie diese. Eigentlich ist er immer wieder an allen Fronten tätig gewesen und wollte, dass dadurch sich was verändert. Ich bin doch ein Journalist und sitze in meinem Stübchen und denke nach über die Traurigkeit des Lebens. Aus einem Radiointerview von 1974. Aber meistens so, dass man dann eben doch lachen kann, weil ich denke, viel mehr als lachen kann man auf dieser Erde eigentlich nicht Gescheites tun. Ne? Nicht sein einziges, aber doch sein wichtigstes Thema, Sex. Der Autor fühlt sich auch in Hetero-Angelegenheiten kompetent. Sein größter Auflagenerfolg, das Büchlein Die Sache. Ja, das sind Parodien auf Sexliteratur, indem ich nun also Beispiele gemacht habe, wie Sexliteratur aussehen müsste für Geistliche, für Jäger, für Vertriebene aus Pommern und so. Denn jeder muss natürlich seine spezielle Art von Sexliteratur haben, ja, wenn er wirklich Spaß haben will. Ja. Adalbert von Gastrow sog den Geruch dieser Stunde ein. Den Geruch von Stall, Stroh und Sommerabend. Beseligend verbunden mit dem erdhaft frischen, lebensvollen Geruch des derben Naturkindes unter ihm. Zu Hause in Pommern. Er presste die Handfläche des Mädchens gegen sein Gesicht und ihm schien, wie einstmals, schmecke er wieder Buttermilch. und jede Bewegung, mit der von neuem tief in den pulsierenden Schoß unter ihm vordrang, war die Bekräftigung des heilig entschlossenen Gelöbnisses, dieser Heimat die Treue zu halten. Immer, immer, immer. Die haben eine gewisse Eleganz, diese Texte in die Sache, weil sie eben beides zusammenbringen, die Satire auf das pornografische Genre und gleichzeitig sind sie selbst Beiträge zum pornografischen Genre. Und das ist auch der Reiz der Rexhausen-Satiren, dass sie letztlich das Absurde, das Komische, was in Textsorten liegt, durch Zitat zu erkennen geben. Bis Mitte der 70er Jahre ist Rexhausen mit seinem Humor sehr erfolgreich. Dann ändert sich das langsam. Sein Wortwitz hatte natürlich eine zeitspezifische Ausprägung, die dann auch sich überholte irgendwann. Und dann war das natürlich so, dass man irgendwie sagte, na gut, so komisch ist es nun auch nicht mehr, dass man dies oder das oder jenes benennt. Als er beim Hörfunk in den 80er Jahren immer weniger Aufträge bekommt, beginnt Rexhausen mit dem Verkauf der Kunstwerke, die er in guten Zeiten für seine Wohnung im großbürgerlichen Viertel Harvestehude erworben hatte. Dann kamen natürlich zwischendurch auch ziemlich große finanzielle Probleme. Das hat ja alles nicht so lief, wie er sich das gedacht hat. Immer mal wieder als freier Mitarbeiter einen Beitrag für den NDR und so. Aber dass er jetzt nun wirklich sagen könnte, da kann ich von leben, das war dann schon etwas schwieriger. Seine Psyche war schon sehr labil und schwer angekratzt. Um das ganz klar zu sagen, Felix hatte ja nun ein starkes Alkoholproblem. Als ich ihn kennenlernte, irgendwie so ein halbtrockener Alkoholiker, das hatte eben auch jeweils Auswirkungen auf seinen Tagesablauf. In der schwulen Welt ist man ab 30 Rentner, also ist nicht mehr attraktiv. Und mit 50 ist es dann ganz vorbei. Es war sehr deutlich, dass er vereinsamte, dass eigentlich bis auf sehr wenige alte Freundschaften wenig Kontakte waren. Er aß jeden Morgen Orangenmarmelade auf Quark und jeden Nachmittag Kuchen. Er empfand die meisten Leute als langweilig, außer wenn sie ihm zuhörten, und kannte deshalb nicht viele. Er empfand sich selber als so phänomenal, dass ernsthafte Erörterungen dieses erstaunlichen Phänomens ihm ein ständiges Herzensanliegen waren. Er hatte die Fußmatte vor seiner Wohnungstür an einer Kette befestigt, damit sie, die doch ihm persönlich zugehörte, auch bei ihm blieb. Das Sendungsbedürfnis von Felix hatte viele Ebenen. Das eine war natürlich dieses, lebt das, was ihr leben wollt, diese politische Situation, dass er da Veränderungen versuchte einzuklagen. Das andere bei dem Sendungsbedürfnis ist natürlich auf Sendung sein. Und das wollte er eigentlich immer. Er war ja einfach ein sehr verschmitzter, von Grund auf eigentlich unernster Mensch, womit ich jetzt sagen will, dass es ihm immer gelang, auch den größten Katastrophen einen irgendwie komischen oder satirischen Aspekt abzugewinnen. Nichts zu beißen, nichts zu vögeln, aber Hamburger Schwulenpapst. Ab und zu gibt er noch Lesungen aus seinen Werken. Etwa im Buchladen Männerschwarm. In Hamburg kennen ihn die meisten, die in der schwulen Szene aktiv sind. Weniger als Visionär, denn als Unikum. Ich denke schon, dass er als Vorreiter der Schwulenbewegung viele Impulse gesetzt hat und eigentlich dann enttäuscht war, dass das nicht weiterging. Es war sicher eine Kränkung für ihn, dass er nicht diese Resonanz, diese Anerkennung in der Schwulenbewegung fand. Es ging einfach nur darum, dass die Menschen ihre Möglichkeiten leben. Das ist ja auch einer der Kerne der 68er-Bewegung gewesen. In dieser Hoffnung wurde er enttäuscht. Wenn man mit einmal merkt, sie verbürgerlichen alle und es wird alles wieder so spießig, wie es vorher war. Eins lässt sich Felix Rexhausen nicht nehmen. Seine regelmäßigen satirischen Kolumnen im Schwulenmagazin Du und Ich. Etwa Begeisterte Niedrigkeit vom August 1990. Die Zukunft der Menschen in der jetzigen DDR erfordert, dass sie sich dafür begeistern, von westlichen Herren und Gebietern erniedrigt zu werden. In den späten Sachen sind ja immer noch wirklich Großartige mit dabei. Ich werde irgendwie nie vergessen, dass er bei der Deutschen Vereinigung eine Kolumne geschrieben hat über den deutschen demütigen Reitpeitschverein. Und ich denke mal, darauf muss man auch erst mal kommen. In sehr vielen DDR-Menschen lebt heute, oft noch unbewusst, der Wunsch, bestraft zu werden. Bestraft dafür, dass sie jahrzehntelang beim SED-Staat irgendwie mitgemacht haben. Politik und Wirtschaft der Bundesrepublik müssen also nur voll eiskalter Lust ihre eigenen Interessen verfolgen. Dann können und werden sie die Wohltäter der DDR sein. Das ist ja eben das Herrliche. Wir Westherren kommen unsererseits zu unserer vollen Befriedigung, indem wir energisch, stramm und streng den DDR-Lern zu ihrer Befriedigung verhelfen. Im Herbst 1991 bricht bei Felix Rexhausen eine alte Krankheit wieder aus. Er war in der Universitätsklinik Eppendorf wegen seiner Atembeschwerden und dieser Atemluftkrankheit, Emphysema. Man leidet pausenlos unter Atemnot, das ist was Schreckliches. Susan Mewes, die Freundin. Ich habe ihn auch da besucht und ich war da, als der ihn behandelnde Professor zu ihm sagte, kämpfen Sie, Herr Rexhausen, kämpfen Sie. Er wollte aber nicht kämpfen. Er wollte nicht mehr 60 werden und er wurde 59. Es war schon ein trauriger Anblick, ihn da so zu sehen. Es hatte sicherlich mit dem Tod seiner Mutter zu tun, die er sehr geliebt hat, dass er sich sozusagen für seine Mutter immer auch noch zusammengerissen hat. Meine Wahrnehmung war eben, dass ihn nach deren Tod sein Lebenswille wirklich verlassen hat. Am 5. Februar 1992 stirbt Felix Rexhausen, wenige Monate nach seiner Mutter. Er hat ja doch in der Tat bei einem Tabu durchbrochen. Und mit dem, was er schrieb, natürlich was Enormes geschaffen. Der erste Tritt heraus aus der Isolation, vielleicht nicht der einzige, aber doch eigentlich der erste in dieser Art. Ich finde schon, dass er ein wunderbares Gegenmittel gegen jede Art von Verlogenheit ist. Felix Rexhausen pflegte seinen Beruf anzugeben mit Journalist. Auf seinen Leichenstein wünschte er unter den Namen die Feststellung »So viele Träume«. Er galt als Satiriker. Er ist tot. Sein Wunsch wurde erfüllt. Seit 1998 verleiht der Bund lesbisch-schwuler Journalistinnen und Journalisten jedes Jahr die Felix-Rexhausen-Preise. Seit 2015 heißt ein kleiner Platz nahe des Hinterausgangs des Kölner Hauptbahnhofs Felix-Rexhausen-Platz. Im Jahr 2017 will Bundesjustizminister Heiko Maas alle Urteile, die nach § 175 in der Bundesrepublik ergangen sind, aufheben lassen. Höchstens 5.000 der Männer, die unter diesem Gesetz gelitten haben, werden das noch erleben. Für sie soll es eine kleine finanzielle Entschädigung geben. So viele Träume. Das Sendungsbedürfnis des Felix Rexhausen. Ein Feature von Thomas Pfaff. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2017. Es sprachen Marc Fischer, Walter Gontermann, Valentin Stroh und Anke Zillig. Ton und Technik Michael Morawitz und Hanna Steger. Regie Claudia Katanek. Redaktion Birgit Morgenrath.